25 ganz normale Bürger dort oben mitten im Nordatlantik sollen die neue isländische Verfassung schreiben. Erstaunlich, in diesem Laiengremium sitzt kein einziger Politiker. Seit ein paar Monaten brütet nun schon der sogenannte Volksrat über den neuen Verfassungsentwurf und wer will, kann sich übers Internet via Facebook oder Twitter am Brüten beteiligen. Ich bin nun verbunden mit dem isländischen Journalisten Ingólfur Bjarni Sigfússon vom Reichsrundfunk in Island. Allein der Name ist für uns Deutsche eine Herausforderung. Herr Sigfússon, warum überhaupt eine neue Verfassung für Island? Also es ist ja nicht so, als wären alle einverstanden damit, dass wir eine brauchen, aber nach den Geschehnissen in den letzten 2, 3 oder vielleicht 5, 6 Jahren ist die Bevölkerung der Meinung, wir bräuchten neue Spielregeln und einen gewissen Neuanfang. Vielleicht erklären Sie uns doch nochmal, warum die Entscheidung gefallen ist, eine neue Verfassung zu bauen. Also die Arbeit ist schon seit Jahrzehnten unterwegs. Verschiedene Gremien des Parlaments haben schon versucht, einen Vorschlag für eine verbesserte Verfassung zu bauen. Seit 20 Jahren, denen ist es nicht gelungen. 2008 hatten wir dann unseren Wirtschaftscrash mit fürchterlichen Folgen und darauf hat man sich entschieden, wir bräuchten einen Neuanfang oder müssen die Spielregeln klarer formulieren und danach begann die Arbeit. 25 ganz normale Bürger sollen die neue isländische Verfassung schreiben. Das ist ja was Besonderes, auf diese Art und Weise zu arbeiten. Sehen die Isländer das auch so oder sagen die, nö, ach komm, lass sie mal machen, interessiert mich gar nicht so richtig? Nee, ich glaube, die Bevölkerung ist schon ganz glücklich, dass wir diese Methode gewählt haben. Nicht zuletzt, weil das Vertrauen in der Politik nicht nur geschrumpft, sondern einfach verschwunden ist. Das Parlament genießt einfach nicht das Vertrauen der Bevölkerung. Und deswegen sind, glaube ich, die meisten sehr glücklich damit, dass jetzt quasi normale Bürger mit der Arbeit beschäftigt sind. Von wem stammt denn im Kern diese Idee, es so basisdemokratisch anzugehen? Die Idee ist eigentlich so langsam entstanden. Es begann eigentlich mit einer Art Völkerparlament hier in den Monaten nach dem Crash, wo etwa 1000 Menschen eingeladen wurden, über die Werte der Isländer zu reden, über die Grundwerte des Landes, wo wir anfangen wollen, unser Land wieder aufzubauen, wie wir das machen wollen und worauf wir bauen wollen. Dadurch ist die Idee entstanden eigentlich. Und wer hatte die Idee, es dann so weit runterzubrechen und zu sagen, nee, 25 Leute reichen und das auch normale Bürger? Das ist ja schon, ja, revolutionär. Also das ist natürlich am Ende im Parlament entstanden. Es gab mehrere Vorschläge, wie man das machen könnte. Nicht jeder Parlamentarier war mit dieser Methode einverstanden, aber im Ende hat man sich entschieden für eine möglichst durchsichtige und personengebundene und nicht parteigebundene Wahl, damit jeder Normalbürger sich beteiligen könnte. War das so eine Art politischer Ausweg, nachdem im Parlament nichts mehr ging? Auf jeden Fall. Ich meine, nicht nur, dass es das Vertrauen gefehlt hat, sondern die haben es einfach in 20 Jahren nicht geschafft, einen vernünftigen Vorschlag zusammenzukriegen. Und deswegen wurden einfach normale Bürger mit der Arbeit beauftragt. Es sind ja auch deren Werte, die eigentlich die Grundlage bilden sollen und nicht nur die verschiedenen Interessen der politischen Parteien. Man könnte also sagen, die Verantwortung wurde ausgelagert an Menschen, ja, die das jetzt ausbaden dürfen, dass sie anders nicht geschafft haben. Könnte man so formulieren und da sind ja auch einige politische Kräfte der Meinung, genau dies sei eigentlich passiert. Das heißt, das Parlament hat eigentlich die Arbeit nicht geschafft und sie hätte jetzt Teile ihrer Macht und Verantwortung abgegeben. Allerdings muss ja am Ende auch das Parlament den Vorschlag umgestalten, ablehnen oder verbessern. Und dann muss die Mehrheit der Parlamentarier ja sagen. Darauf folgt eine Neuwahl des Parlaments und das neue Parlament muss auch zustimmen. Also erst danach tritt eine neue Verfassung in Kraft. Wenn diese 25 jetzt so fleißig arbeiten, wie hoch sind denn dann die Chancen, dass die Vorschläge am Ende vom Parlament ratifiziert werden? Ja, das ist natürlich eine sehr gute Idee. Am Ende sind es ja nur Vorschläge. Das heißt, die werden dem Parlament Vorschläge präsentieren. Das Parlament macht damit, was das Parlament möchte. Es kann sein, dass das Parlament das Ganze einfach aus dem Fenster schmeißt. Ich halte es zwar für unwahrscheinlich, aber mal schauen. Also da sind schon sicherlich problematische Sachen jetzt schon drin für einige politische Parteien. Die werden sich schwer tun, das zu akzeptieren. Also es wird schon interessant zu sehen, wie die Diskussion im Parlament dann am Ende läuft. Welche Vorschläge kommen denn aus dem Gremium oder vor allem aus der Bevölkerung, die vermutlich vom Parlament dann am Ende abgelehnt werden dürften? Also ich glaube, das wird schon schwierig. Zum Beispiel das mit der Trennung von Staat und Kirche. zwar ist eine Mehrheit der Bevölkerung dafür, aber ich weiß nicht, ob die Politik sich traut, das zu machen. Das mit den natürlichen Ressourcen, mit dem Fisch, mit dem Wasser und mit der Energie. Wer ist denn der Besitzer? Ist das die Bevölkerung oder kann jemand das besitzen? Das ist eine politische Debatte, die schon seit längerer Zeit hier oben läuft. Und wenn dieses Gremium jetzt kontroverse Vorschläge macht, wird sich das Parlament bestimmt schwer tun, das zu verabschieden in der Form. Das klingt so ein bisschen, als würden auf der Basis von gar nichts mal eben 25 Menschen versuchen, eine Verfassung zu schreiben. Gibt es nicht irgend so etwas wie eine Grundlage für deren Arbeit? Es gibt auf jeden Fall aufgrund dieser Völkerparlamenten, die jetzt zweimal zusammengerufen worden sind mit etwa 1000 Menschen, die einfach per Zufall aus der Bevölkerung gesucht wurden, da gibt es diese Grundwerte und so Themen, könnte man sagen, die eigentlich diesem Gremium jetzt vorliegen aufgrund der Arbeit dieser 1000 Menschen. Viele behaupten aber, diese 25 Menschen, die nicht unbedingt irgendwann eine besondere Fähigkeit haben oder Ausbildung oder sonst was, haben eine Verfassung zu schmieden, sind jetzt mit der Arbeit beauftragt. Und einige Kommentatoren meinen, da würde nichts Sinnvolles daraus kommen, weil eben nur 25 Menschen am Ende daran beteiligt seien. In Ländern wie den USA könnte man sich vorstellen, dass da brachialere Entwürfe rauskommen. Stichwort Todesstrafe. Hat es solche Vorstöße oder Ideen auch schon in Island gegeben? Nein, überhaupt nicht. Die Vorschläge, die ich gesehen habe, sind eigentlich Vorschläge, wo man sagt, ja, sinnvoll auf jeden Fall als Diskussionsvorlage. Man ist einverstanden oder nicht einverstanden, aber irgendwelche so, ja, ich würde mal was sagen, idiotische Vorschläge wie Todesstrafe oder was weiß ich denn sonst, rassistische Vorschläge oder sonst was, das ist alles nicht vorgekommen. Wer sitzt denn da drin? Können Sie uns mal ein paar Berufe nennen von Menschen, die da aktiv sind? Also das sind schon, würde ich mal sagen, überdurchschnittlich gut ausgebildete Menschen. Das sind Mediziner, das sind Universitätsprofessoren, das sind schlaue Leute aus der Wirtschaft. Der Durchschnittsbürger ist wahrscheinlich dann doch nicht unbedingt vertretener. Das sind schon Leute, die sich aktiv an der öffentlichen Diskussion schon seit einigen Jahren beteiligen. Versuchen aber ihre Arbeit sehr offen und demokratisch zu gestalten. Also der Bürger kann eigentlich ziemlich genau mitverfolgen, was da alles läuft. Sobald ein Vorschlag so einigermaßen fertig ist, wird er ins Internet gestellt, damit die Leute wissen, ja, was liegt denn eigentlich vor, wie sehen die Vorschläge aus. Die sind auf Twitter und Facebook aktiv. Die haben eine YouTube-Seite, man kann die Diskussion live im Internet verfolgen. Also dadurch versuchen sie schon dafür zu sorgen, dass jeder wenigstens das verfolgen kann, was diskutiert wird und vorgeschlagen wird. Auch wenn die Bevölkerung nicht unbedingt einen direkten Draht rein hat. Das heißt also, die Bevölkerung macht dann nicht unbedingt die Vorschläge, aber die kann auf jeden Fall verfolgen, was da läuft. Also man hat die Möglichkeit, die Vorschläge zu kommentieren. Macht das denn jemand oder kommt da von außen kaum ein Impuls zustande? Das machen schon einige. Das Publikumsinteresse ist wahrscheinlich nicht riesig, aber die Arbeit hat ja erst eigentlich begonnen und die läuft jetzt bis Ende des Sommers. Ich denke, wenn wir mehr Vorschläge haben, dann werden sich die Leute wahrscheinlich beteiligen, weil die sind daran interessiert, was da drin steht. Wie wollen wir Gesellschaft regeln? Was wollen wir mit den Ressourcen machen? Wollen wir trennen zwischen Staat und Kirche? Das sind alles Themen, die bewegen die Bevölkerung und den Leuten ist nicht egal, wie das aussehen wird. Was ist für Sie oder auch für andere Isländer der größte Wert in diesem Prozedere? Ich glaube, für die Isländer einfach in den Spiegel zu gucken. Nach den 10 Jahren des Wirtschaftsbooms und dem darauf gebauten schrägen Selbstbild. Dann ist es gut, dass wir jetzt uns mit uns selbst befassen und in den Spiegel gucken und gucken, ja, wer sind wir denn und wie möchten wir sein und wie wollen wir das jetzt besser machen und wie wollen wir einen Neuanfang wagen. Und diese Verfassungsarbeit ist dann Teil dieser Auseinandersetzung mit sich selbst. Das Experiment Lebendige Verfassung, ein Gremium aus 25 isländischen Normalbürgern, schreibt eben diese neue Verfassung. Ende Juli soll der Vorschlag dem Parlament vorliegen. Das ist und bleibt unser Tagesthema heute hier in D-Radio Wissen. Wir haben gesprochen mit Bjarni Sigfússon vom Rundfunk in Island. Vielen Dank für das Gespräch.